Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ihr werdet euch sicherlich alle noch daran erinnern, an die Fernsehsendung Was bin ich? Heitere Berufe raten mit wem? Lemke. Mit Robert Lemke. Wer weiß denn, wann die erste und die letzte Sendung war? Pi mal Daumen. Ich wusste es auch nicht, ich musste auch erstmal nachgucken. Die erste Sendung gab es 1955. Da war ich gerade 7 Jahre alt. Und die letzte Sendung 1989. Und insgesamt waren es, jetzt müsst ihr nochmal schätzen, wie viele Sendungen? 200. Mehr. Ne, 400. Nee, weniger. 377 Sendungen. Bis 400. Was bin ich, das heitere Berufraten? Da war ein Rateteam von 1, 2, 3, 4 Personen und die mussten den Beruf des Menschen raten, der eingeladen wurde, der dann vor ihnen saß. Was mussten denn die Personen, die eingeladen waren und geraten werden mussten, was mussten die am Anfang machen? Sie mussten eine typische Handbewegung machen. Eine typische Handbewegung. Und an dieser Handbewegung konnte man unter Umständen schon so ein bisschen raten, was der Betreffende macht. So, jetzt habe ich 5 Minuten darüber gesprochen. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, wollen wir uns denn hier jetzt mal so eine Sendung ansehen oder warum redet ihr davon? Um das besser zu verstehen, warum ich mit diesem Bild in die Predigt eingestiegen bin, lese ich jetzt den Predigttext. Philipper 2, 5 bis 11. So seid nun unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erniedrigung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, was hat das denn mit dieser Handbewegung zu tun oder die Handbewegung mit diesem Predigttext? Wenn man diesen Predigttext hört, dann könnte man diesen Text ebenfalls mit einer Handbewegung nachzeichnen. Man beginnt links oben und führt die Hand denn in einem Halbkreis nach unten und dann wieder nach oben. Das war der Weg Jesu. Aus dem Himmel herabgekommen zu uns Menschen, ganz, ganz unten und dann wieder auferstiegen, hinaufgefahren in den Himmel. Ganz einfach. Das war der Weg Jesu. Er war in göttlicher Herrlichkeit ganz oben. Und da gab er alles auf und kam auf die Erde. Und am untersten Punkt, wo es nicht mehr tiefer geht, da sind wir heute. Karsamstag. Gestern ist er gestorben und heute ist er den ganzen Tag ganz unten. Und was morgen passiert, wir wissen es alle. Aber die Leute damals, die wussten es nicht. Und dann stieg er wieder auf in den Himmel zur Rechten Gottes. Eine große halbe Kurve. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Man kann aber auch den Weg der Menschen nachzeichnen. Aber bitte nicht so, sondern erschreckenderweise genau umgekehrt. Wir fangen ganz unten, links unten an. Ganz, ganz unten. Und da geht es mit uns immer höher. Wir werden stärker, wir werden größer, bis wir ganz oben sind. Ganz oben kann bedeuten, wir haben einen Beruf, wir haben eine funktionierende Familie. Wir sind ganz oben, weil wir automatisch immer nach dem streben, was nach oben geht, was oben ist. Dann sind wir oben. Wie viele Jahre? Ich weiß es nicht. Aber dann, das wisst ihr alle viel besser als ich, obwohl ich das in den letzten Jahren auch gemerkt habe, dann geht es wieder runter. Wir sind alle auf dem absteigenden Ast. Eben ging es noch hoch, ein paar Jährchen haben wir da oben leben können und jetzt geht's wieder abwärts. Und je älter man wird, hat man den Eindruck, je schneller geht es abwärts. Welch ein Unterschied. Da ist einer ganz oben, der geht freiwillig ganz unten hin und wir Menschen kommen von ganz unten, gehen nach oben, aber müssen dann wieder runtergehen. Jesus war bestrebt, hinunterzugehen und sich zu entäußern. Er hielt seine Position oben beim Vater nicht wie ein Besitz fest, sondern er ließ ihn los und er opferte sich. Im Kirchenjahr können wir ja den Weg unseres Herrn verfolgen. Noch vor wenigen Monaten, gerade 4 sind es her, da haben wir gesungen, er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Die Passionszeit führt uns nun vor Augen, wie sehr der Sohn Gottes dem Menschen gleich wird, wie er sich ganz, ganz tief nach unten beugt, ganz gering und verachtet wird. Und nun leben wir an diesem Tag, in dieser Zeit, noch in dieser Karwoche, nur noch wenige Stunden, an dem tiefsten Punkt Jesu. Am Gründonnerstag hat er sich noch vor den Jüngern gekniet und hat ihnen die Füße gewaschen. Und gestern am Karfreitag, da duldete er die große Erniedrigung und lässt sich töten. Das ist der erste Teil dieser Bewegung von oben nach unten. Der Apostel Paulus hat in unserem Predigttext an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Diese griechische Stadt, die war damals von den Römern geprägt. Römische Veteranen, also ehemalige Soldaten, die ließen sich in ihrem Ruhestand gerne in Philippi nieder. Sie hatten unter dem mächtigen Kaiser Caligula, ein ganz brutaler Mann, unter diesem Kaiser gedient. Caligula, also dieser römische Kaiser, der glaubte, in ihm sei der höchste Gott Jupiter auf diese Welt gekommen. Und das geschah freilich nicht wie bei Jesus in der Absicht, sich zum Diener der Menschen zu machen, sondern im Gegenteil. Der Kaiser Caligula, der wollte im göttlichen Glanz erscheinen und bewundert werden. Nun hatten die Römer auf ihren öffentlichen Plätzen damals, auch in der Stadt Philippi, viele Standbilder aus Stein, die die verschiedenen Götter darstellten. Ganz schlimm war das natürlich in Rom. Der Kaiser Caligula wollte, dass den schönsten Statuen der Kopf abgenommen wird und dafür sein Kopf in Stein gehauen aufgesetzt wurde. Und wenn das geschehen wäre, so dachte der Caligula, würde das Volk vor ihm, dem Kaiser, dem Gott, die Knie beugen und alle Zungen würden bekennen, dass Caligula der Herr sei. Zur christlichen Gemeinde in Philippi gehörten sicherlich auch ehemalige römische Soldaten. Durch Paulus erfuhren sie nun, so geht das nicht, wie Caligula das dachte. Nicht vor ihm werden sich die Knie beugen, sondern ausschließlich vor unserem König, vor Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht den Weg des Hochmuts gegangen, sondern den Weg der Demut. Und der geht immer nach unten. Der Weg des Hochmuts hätte ihn ja nicht zu uns geführt. Der ging ja hoch. Da waren wir doch nicht. Nur der Weg der Demut, der Weg nach unten, hat ihn zu uns gebracht. Denn wir waren ganz unten. Wir erinnern uns jetzt in dieser Passionszeit, die ja noch wenige Stunden dauert, an diesen Weg Jesu nach unten. Doch am tiefsten Punkt kommt die Wendung. Wir erleben ihn zu Ostern als die aufsteigende Bewegung. Darum, so sagt es die Bibel, hat ihn auch Gott erhöht. Und die Bewegung geht weiter. Die bleibt nicht so stehen, sondern geht weiter. Jesus kehrt in die himmlische Herrlichkeit zurück. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er richten die Lebenden und die Toten. So bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Und in unserem Predigtext heißt es, das geschieht, damit in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr ist. Da kommt die eine große Bewegung ans Ziel. Es ist ein und dasselbe. Er ist ein und dasselbe. Der, der sich erniedrigt, und der, der vom Vater erhöht wurde. Manche christliche Maler haben das in ihren Bildern so ausgedrückt. Der auferstandene Christus trägt die Wundmale an Händen und Füßen. Ja, mitunter haben sie sogar den Weltenrichter so gemalt und es ausgedrückt. Der am Ende der Tage das Urteil über die Menschheit sprechen wird, das ist der gleiche, den sie damals ans Kreuz genagelt haben. Der sich nun in Herrlichkeit zeigt, war damals ganz klein, ganz ohnmächtig geworden, um uns zu erlösen. Wir müssen im zweiten Teil der Predigt aber auch ein bisschen an uns denken und von uns reden. Wir sollen nicht nur dem Weg Jesu nachsinnen, sondern ihn auch als Vorbild nehmen. Der Apostel Paulus erzählt nicht nur von Jesus, sondern er stellt uns auch die Frage, wie verläuft dein Leben? Wie sind wir innerlich eingestellt? Wie der Caligula, nur nach oben, oder wie Jesus, nach unten? Und unser Paulus gibt am Anfang unseres Predigtextes gleich die Antwort. Der lässt uns nicht im Unsicheren. Seid so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Was bedeutet das? Zunächst, was es nicht bedeutet. Paulus meint nicht, dass wir überhaupt nicht nach oben streben sollen. Er meint nicht, bemühe dich nicht um ein gutes Leben, die Gaben kannst du brach liegen lassen. Das meint er nicht, sondern dem Apostel geht's um die Einstellung unseres Herzens. Bin ich so eingestellt, dass nur ich mich immer allein sehe und sich alle Gedanken um mich drehen, dass ich so bin wie ein Brummkreisel, der dreht sich ja auch immer nur um sich selbst, dann sind mir die Menschen im Grunde Schnuppe. Egal, sind nebensächlich. Dagegen sagt Paulus, Christus hat sich anders verhalten. Er stellt sich nicht selbst in den Vordergrund. Er genießt nicht seine Rolle. Kennt ihr eigentlich die christliche Grammatik? Haben wir alle in der Schule gelernt. Da haben wir gelernt, die erste Person heißt ich. Die zweite Person heißt du und die dritte er. Ich, du, er. In der christlichen Grammatik ist das ganz falsch. Doch dies ist genau umgekehrt. Die erste Person ist er, also Gott. Die zweite Person heißt du, also der Nächste, der Mitmensch. Und die dritte Person ich. Und die kommt zum Schluss. angenommen, Robert Lemke hätte uns zu seiner Sendung eingeladen, was bin ich? Und wir sollten den Beruf, nicht unseren angestammten Beruf, sondern den Beruf des Christen mit einer Handbewegung nachmachen. Was hätten wir da für eine Handbewegung gemacht? Bestimmt nicht wie Klitschko. Ich habe mir das überlegt. Vielleicht eine Umarmung, vielleicht eine offene Begrüßung. Es gibt vielleicht nicht viele Bewegungen, die das ausmachen. Was ein Christ ist, ist auch nicht so einfach. Es geht nicht beim Christsein um eine Handbewegung. Es geht um unseren Alltag. Es geht um unsere ganze Lebenseinstellung. Wenn die Leute bei Was bin ich irgendeine Handbewegung machen, dann machen sie das nicht nur bloß vor der Kamera, weil sie gerade im Fernsehstudio sind, sondern das machen sie ihr Lebtag lang im Alltag. Das war dann eine alltägliche, selbstverständliche, gewohnheitsmäßige Handbewegung. Die war Routine, die konnten sie im Schlaf. Wann haben wir das letzte Mal einen Menschen umarmt? Wann hat der das letzte Mal etwas gesehen von unserer christlichen Liebe? So ist Paulus zu verstehen, wenn er sagt, seid nun unter euch so gesinnt, wie es auch in der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ganz selbstverständlich, ganz normal, ganz alltäglich. Diese Gesinnung Christi soll in euch übergehen in Fleisch und Blut. Die christliche Grammatik sollt ihr im Schlaf beherrschen. Und da kommen uns natürlich Bedenken. Das klingt alles so schön und gut. Aber wer lebt denn überhaupt so, wie Paulus hier sagt? Unsere innere Einstellung ist oft ganz anders als die, die Jesus uns vorgelebt hat. Dazu gibt es zwei Überlegungen. Das weiß jeder von uns aus unserem eigenen Leben. Wenn wir mit anderen Menschen in Überheblichkeit und Hochmut geredet haben, dann hat es uns oft nachher leid getan. Denn unser Verhalten hat nichts Gutes bewirkt. Vielmehr sind Ärger und Ablehnung beim anderen entstanden. Wenn wir aber gehandelt haben wie Jesus, dann hat er das, was er wollte, durch uns dem anderen näher gebracht. Und manchmal haben wir Wunder erlebt. Und die zweite Überlegung, zu dieser Bewegung, zu dem anderen nach unten will Christus uns verhelfen. Er hat sie vorgemacht, wir können sie ihm nachmachen, über sie nachdenken, ihre Folgen für uns bedenken. Deshalb hören wir auch immer wieder von Christus und lesen seine Worte und achten auf seine Taten, um uns in ihn hineinzuversetzen, hineinzudenken, dass wir seine Bewegung zu den Armen und zu den Schwachen verstehen und nachmachen. Auf diese Weise will uns Christus in seine Bewegung mit hineinnehmen. Der Heilige Geist will uns dazu anleiten, so zu leben, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. In einer Stadt in Russland lebte einmal ein jüdischer Rabbi. Und die Leute erzählten was Sonderbares über ihn. Die sagten, morgens nach dem Gebet, da steigt er immer in den Himmel auf. Das glaubten die alle. Und da wohnte in der Stadt ein Mann, der hat immer darüber gelacht. Er sagte, passt mal auf, ich werde den ganzen Schwindel aufdecken. Und da ging er eines Morgens vor Sonnenaufgang ganz früh los und legte sich bei dem Haus des Rabbis auf Lauer. Wollte mal gucken, was denn nun passiert, ob das nun stimmt, dass er da hochsteigt. Und wirklich am frühen Morgen verließ der Rabbi sein Haus. Er hatte sich als Holzknecht verkleidet und ging in den nahegelegenen Wald. Der Mann folgte ihm ganz vorsichtig. Er wollte wissen, was der Rabbi denn da tat. Da sah er, dass er Holz fällte, es hackte, es in Stücke schlug und auf dem Rücken zurück ins Dorf. Und dann ging er in das Haus einer kranken und armen Frau. Der andere Mann ging zu dem Haus und guckte dann durchs Fenster und da sah er, Der Rabbi kniete auf dem Boden und machte der Frau, die krank war, den Ofen an. Mehr nicht. Als der Mann zur Stadt zurückkam, kamen die anderen Leute und sagten, na, was hast du denn gesehen? Erzähl uns mal. Ist er denn nun wirklich da hochgestiegen? Hast du den Schwindel aufgedeckt? Was ist daran an der täglichen Himmelfahrt? Der Mann antwortete ganz beschämt, der Rabbi steigt noch höher als bis zum Himmel. Der Rabbi steigt noch höher als bis zum Himmel. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erniedrigung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen soll aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden sind, und alle Zungen soll bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Amen.